3 Minuten. Drei Minuten Ausstellung. Tipps für Hamburg. Tipp 1. Die Hamburger Deichtorhallen. Neben dem Haus der Fotografie ist die Halle für aktuelle Kunst die zweite Deichtorhalle. Bis Juli ist dort die Ausstellung Picasso in der Kunst der Gegenwart zu sehen. Eine große, helle, luftig gestellte Ausstellung in dem neu renovierten Gebäude. Über 200 Leihgaben, Werke, die sich allesamt auf die Arbeiten Picassos beziehen. Ein echter Picasso ist zwar keiner dabei, aber Inhalt, Stil und Witz vieler Werke sind anregend bis amüsant. Picasso in der Kunst der Gegenwart, 1. April bis 12. Juli 2015 in der Deichtorhalle für aktuelle Kunst. Tipp 2. Das Auswanderermuseum Ballinstadt. Hungersnöte, politische Verfolgung und der Wunsch nach einem besseren Leben für sich und die eigene Familie ließen zwischen 1850 und 1938 über 5 Millionen Menschen nach Amerika auswandern. Der Großteil der Emigranten kam aus Deutschland und Russland, aber auch für viele Österreicher und Ungarn war Hamburg zu dieser Zeit buchstäblich das Tor zu einer neuen, besseren Welt. Für die Stadt Hamburg und die Reedereien im Übrigen war es ein großes Geschäft. Das Museum zeigt den Ablauf der Emigration, die Behandlung und Unterbringung der Auswanderer. Sehr eindringlich sind die Hörstationen. Es wurde das Schicksal von Menschen aus verschiedenen Ländern und Epochen recherchiert und von Schauspielern nachgesprochen. Die Menschen erzählen ihre Geschichte anhand von Postkarten, Briefen und Tagebüchern. Dauerausstellung Auswandermuseum Ballinstadt im Süden Hamburgs. Tipp 3. Die Hamburger Kunsthalle. Bis Jänner nächsten Jahres ist Spot On Meisterwerke der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Zusammengetragen wurde die Ausstellung aus den Beständen des Hauses. Der zeitliche Bogen spannt sich von den alten Meistern bis zur Gegenwart. Meister Franke mit Die Verhöhnung des heiligen Thomas von Canterbury aus dem frühen 15. Jahrhundert bis Richard Serra Measurements of Time von 1996. Ein fundamentaler Überblick über die Kunstgeschichte. Es ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. Eines der Schlüsselwerke, Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich. Gleich daneben ebenfalls von Caspar David Friedrich das Landschaftsbild Das Eismeer. Ein wunderbarer Rundgang, oder besser 2 bis 3 wunderbare Rundgänge durch die Epochen und Stile der Malerei. Rembrandt, Rubens, Kokoschka, Warhol, 200 Meisterwerke. Spot on, Meisterwerke der Hamburger Kunsthalle, noch bis zum 17. Januar 2016. Cool, sag mal tschüss. Wir sehen uns die Tage. Sie hörten eine Produktion von 3 Minuten Radio. Infos und Links zur Sendung unter www.3minuten.net. Am Mikrofon Winfried Socher.